Die Antwort lautet: wegen der Steppenwölfe. In der Tat beruht die vitale Kraft des Bürgertums keineswegs auf den Eigenschaften seiner normalen Mitglieder, sondern auf denen der außerordentlich zahlreichen Outsiders, die es infolge der Verschwommenheit und Dehnbarkeit seiner Ideale mit zu umschließen vermag. Es lebt im Bürgertum stets eine große Menge von starken und wilden Naturen mit. Unser Steppenwolf Harry ist ein charakteristisches Beispiel. Er, der weit über das dem Bürger mögliche Maß hinaus zum Individuum entwickelt ist. Er, der die Wonne der Meditation ebenso wie die düsteren Freuden des Hasses und Selbsthasses kennt. Er, der das Gesetz, die Tugend und den Common Sense verachtet, ist dennoch ein Zwangshäftling des Bürgertums und kann ihm nicht entrinnen. Und so lagern um die eigentliche Masse des echten Bürgertums weite Schichten der Menschheit, viele Tausende von Leben und Intelligenzen, deren jede dem Bürgertum zwar entwachsen und für ein Leben im Unbedingten berufen wäre, deren jede aber durch infantile Gefühle der Bürgerlichkeit anhängend und von ihrer Schwächung der Lebensintensität ein Stück weit angesteckt, dennoch irgendwie im Bürgertum verharrt, ihm irgendwie hörig, verpflichtet und dienstbar bleibt. Denn dem Bürgertum gilt der umgekehrte Grundsatz der Großen. Wer nicht wider mich ist, der ist für mich. Prüfen wir daraufhin die Seele des Steppenwolfes, so stellt er sich da als ein Mensch, den schon sein hoher Grad von Individuation zum Nichtbürger bestimmt. Denn alle hochgetriebene Individuation kehrt sich gegen das Ich und neigt wieder zu dessen Zerstörung. Wir sehen, dass er sowohl nach dem Heiligen wie nach dem Wüstlingen starke Antriebe in sich hat, jedoch aus irgendeiner Schwächung oder Trägheit heraus den Schwung in den freien, wilden Weltraum nicht nehmen konnte und an das schwere mütterliche Gestirn des Bürgertums gebannt bleibt. Dies ist seine Lage im Raum der Welt, dies seine Gebundenheit. Die allermeisten Intellektuellen, der größte Teil der Künstlermenschen, gehört demselben Typus an. Nur die Stärksten von ihnen durchstoßen die Atmosphäre der Bürgererde und gelangen ins Kosmische. Die anderen alle resignieren oder schließen Kompromisse, verachten das Bürgertum und gehören ihm dennoch an und stärken und verherrlichen es, indem sie letzten Endes es bejahen müssen, um noch leben zu können. Es reicht diesen zahllosen Existenzen nicht zur Tragik, wohl aber zu einem recht ansehnlichen Missgeschick und Unstern, in dessen Hölle ihre Talente gar gekocht und fruchtbar werden. Die wenigen, die sich losreißen, finden ins Unbedingte und gehen auf bewundernswerte Weise unter. Sie sind die Tragischen. Ihre Zahl ist klein. Den anderen aber, den Gebundenbleibenden, deren Talenten oft das Bürgertum große Ehren zollt, ihnen steht ein drittes Reich offen, eine imaginäre, aber souveräne Welt, der Humor. Die friedlosen Steppenwölfe, diese beständig und furchtbar Leidenden, denen die zur Tragik zum Durchbruch in den Sternenraum erforderliche Wucht versagt ist, die sich zum Unbedingten berufen fühlen und doch in ihm nicht zu leben vermögen, ihnen bietet sich, wenn ihr Geist im Leiden stark und elastisch geworden ist, der versöhnliche Ausweg in den Humor. Der Humor bleibt stets irgendwie bürgerlich, obwohl der echte Bürger unfähig ist, ihn zu verstehen. In seiner imaginären Sphäre wird das verzwickte, vielspältige Ideal aller Steppenwölfe verwirklicht. Hier ist es möglich, nicht nur gleichzeitig den Heiligen und den Wüstling zu bejahen, die Pole zueinander zu biegen, sondern auch noch den Bürger in die Bejahung einzubeziehen. Es ist ja dem Gottbesessenen sehr wohl möglich, Verbrecher zu bejahen und ebenso umgekehrt, ihnen beiden aber, und allen anderen Unbedingten ist es unmöglich, auch noch jene neutrale, laue Mitte, das Bürgerliche, zu bejahen. Einzig der Humor, die herrliche Erfindung der in ihrer Berufung zum größten Gehemmten, der beinahe Tragischen, der höchst begabten Unglücklichen, einzig der Humor, vielleicht die eigenste und genialste Leistung des Menschentums, vollbringt dies Unmögliche. Überzieht und vereinigt alle Bezirke des Menschenwesens mit den Strahlungen seiner Prismen. In der Welt zu leben, als sei es nicht die Welt, das Gesetz zu achten und doch über ihm zu stehen, zu besitzen, als besäße man nicht, zu verzichten, als sei es kein Verzicht. Alle diese beliebten und oft formulierten Forderungen einer hohen Lebensweisheit ist einzig der Humor zu verwirklichen fähig. Und falls es dem Steppenwolf, dem es an Gaben und Ansätzen dazu nicht fehlt, in der schwülen Wirrnis seiner Hölle noch gelingen sollte, diesen Zaubertrank auszukochen, auszuschwitzen, dann wäre er gerettet. Noch fehlt ihm vieles dazu. Die Möglichkeit aber, die Hoffnung, ist vorhanden. Wer ihn liebt, wer an ihm teilnimmt, mag ihm diese Rettung wünschen. Er würde dadurch zwar für immer im bürgerlichen Verharren bleiben, aber seine Leiden wären erträglich, würden fruchtbar. Sein Verhältnis zur Bürgerwelt in Liebe und Hass würde die Sentimentalität verlieren und sein Gebundensein an diese Welt würde aufhören, ihn beständig als Schande zu quälen. Um dies zu erreichen oder um vielleicht am Ende doch noch den Sprung ins Weltall wagen zu können, müsste solch ein Steppenwolf einmal sich selbst gegenübergestellt werden, müsste tief in das Chaos der eigenen Seele blicken und zum vollen Bewusstsein seiner selbst kommen. Seine fragwürdige Existenz würde sich ihm alsdann in ihrer ganzen Unabänderlichkeit enthüllen. Es würde ihm fernein unmöglich werden, sich immer wieder aus der Hölle seiner Triebe in sentimental-philosophische Tröstungen und aus diesen wieder in den blinden Rausch seines Wolftums hinüberzuflüchten. Mensch und Wolf würden genötigt sein, einander ohne fälschende Gefühlsmaske zu erkennen, einander nackt in die Augen zu sehen. Dann würden sie entweder explodieren und für immer auseinandergehen, sodass es keinen Steppenwolf mehr gäbe, oder sie würden unter dem aufgehenden Lichte des Humors eine Vernunft-Ehe schließen. Möglich, dass Harry eines Tages vor diese letzte Möglichkeit geführt wird. Möglich, dass er eines Tages sich erkennen lernt. Sei es, dass er einen unserer kleinen Spiegel in die Hand bekommt, sei es, dass er den Unsterblichen begegne oder vielleicht in einem unserer magischen Theater dasjenige finde, wessen er zur Befreiung seiner verwahrlosten Seele bedarf. Tausend solche Möglichkeiten warten auf ihn. Sein Schicksal zieht sie unwiderstehlich an. Alle diese Außenseiter des Bürgertums leben in der Atmosphäre dieser magischen Möglichkeiten. Ein Nichts genügt und der Blitz schlägt ein. Und dies alles ist dem Steppenwolf, auch wenn er niemals diesen Abriss seiner inneren Biografie zu Gesicht bekommt, sehr wohl bekannt. Er ahnt seine Stellung im Weltgebäude. Er ahnt und kennt die Unsterblichen. Er ahnt und fürchtet die Möglichkeit einer Selbstbegegnung. Er weiß vom Vorhandensein jenes Spiegels, in den zu blicken er so bitter nötig hätte, in den zu blicken er sich so tödlich fürchtet.